ARD. Am 25. Februar 1744 traf ich bei Einbruch der Nacht im besten Gasthof Anconas ein. Ich war mit dem Zimmer zufrieden und sagte dem Wirt, dass ich zum Essen Fleisch wünsche. Er antwortete mir: In der Fastenzeit essen Christen nur Fisch. Ich erwiderte ihm: Der Papst habe mir die Erlaubnis dazu gegeben. Er forderte mich auf, sie ihm zu zeigen. Ich entgegnete, er habe sie mir mündlich erteilt. Das wollte er mir nicht glauben. Ich nannte ihn einen Dummkopf. Er legte mir nahe, ich solle anderswo Quartier suchen. Und dieses letzte Argument des Wirtes, auf das ich nicht gefasst war, machte mich betroffen. Ich fluchte und tobte. Da trat aus einem Zimmer eine würdige Persönlichkeit und erklärte mir, ich hätte Unrecht, Fleisch essen zu wollen, weil in Ancona die Fischgerichte ohnehin besser seien. Ich hätte Unrecht, den Wirt zwingen zu wollen, mir auf mein Wort hin zu glauben, dass mir die Erlaubnis gewährt worden sei. Besäße ich sie tatsächlich, so hätte ich Unrecht, in meinem Alter darum nachgesucht zu haben. Ich hätte aber auch Unrecht, dass ich sie mir nicht schriftlich habe ausfolgen lassen. Ich hätte Unrecht, den Wirt einen Dummkopf zu schelten, denn es stehe in seiner Macht, mir kein Zimmer zu geben. Schließlich hätte ich Unrecht, so viel Lärm zu machen. Der Mann, der sich ungerufen in meine Angelegenheiten mischte und nur aus seinem Zimmer gekommen war, um mir alles erdenkliche Unrecht vorzuhalten, hatte mich fast zum Lachen gebracht. »Ich gebe ohne weiteres all das Unrecht zu, das Sie mir ankreiden, Signore«, antwortete ich. »Aber es regnet. Ich habe großen Appetit und gar keine Lust, mich zu dieser Stunde aufzumachen, um mir ein anderes Nachtlager zu suchen. Deshalb frage ich Sie, ob Sie anstelle des Wirtes mir ein Abendessen geben wollen.« »Nein, denn als Katholik faste ich. Aber ich werde den Wirt besänftigen, und er wird Ihnen, wenn auch aus Fastenspeisen, eine gute Mahlzeit auftischen.« Mit diesen Worten ging er nach unten. Als ich seine kühle Weisheit mit meinem ungestümen Draufgängertum verglich, musste ich zugeben, dass er würdig war, mir Lehren zu erteilen. Er kam wieder herauf, trat in mein Zimmer und sagte mir, es sei alles in Ordnung gebracht. Ich würde eine gute Mahlzeit bekommen und er werde mir dabei Gesellschaft leisten. Ich antwortete, er erweise mir damit eine Ehre. Und um ihn zu nötigen, mir seinen Namen zu nennen, sagte ich ihm den meinen und gab mich als Sekretär des Kardinals Acquaviva aus. »Ich heiße Sancho Pico«, sagte er, »bin Kastilianer und Providitore der Armee Ihrer katholischen Majestät, welche der Graf von Gage unter dem Oberbefehl des Generalissimus des Herzogs von Modena kommandiert.« Er wunderte sich über den Appetit, mit dem ich alles aß, was mir aufgetragen wurde, und fragte schließlich, ob ich zu Mittag gegessen hätte. Als ich das verneinte, schien er zufrieden. »Wird das Abendessen Ihnen nicht schlecht bekommen?«, fragte er mich. »Ich habe im Gegenteil allen Grund zur Hoffnung, dass es mir sehr gut bekommen wird.« »Dann haben Sie also den Papst betrogen.« »Kommen Sie nun mit mir in das Zimmer nebenan. Sie werden das Vergnügen haben, gute Musik zu hören. Die Primadonna wohnt dort.« Das Wort Primadonna erweckte mein Interesse, und ich folgte ihm. An einem Tisch erblickte ich eine nicht mehr ganz junge Frau mit zwei Mädchen und zwei hübschen Knaben beim Abendessen. Ich schaute mich vergeblich nach der Schauspielerin um. Don Sancho stellte sie mir in der Person eines der beiden Knaben vor. Er war bildhübsch und konnte nicht älter als 16 oder 17 Jahre sein. Ich dachte gleich, dass er der Kastrat war, der die Rolle der Primadonna im Theater von Ancona gespielt hatte, für das die gleichen Gesetze gelten wie in Rom. Die Mutter stellte mir ihren zweiten Sohn vor, der auch sehr hübsch, aber kein Kastrat war. Er hieß Petronio und war als Prima Ballerina aufgetreten. Dann machte sie mich mit ihren beiden Töchtern bekannt, deren ältere Cecilia 12 Jahre alt war und Musikunterricht nahm. Die andere war Tänzerin, 11 Jahre alt und hieß Marina. Beide waren hübsch. Die Familie stammte aus Bologna und lebte von ihren Talenten. Man verbarg die Armut mit Gefälligkeit und Frohsinn. Auf Drängen von Don Sancho setzte sich nach Tisch Bellino, so hieß der Kastrat, der die Primadonna spielte, an das Spinett und begleitete sich zu einer Arie, die er mit Engelsstimme und betörender Anmut sang. Der Spanier, der mit geschlossenen Augen zuhörte, war sichtlich verzückt. Ich aber dachte nicht daran, die meinen zu schließen, sondern bewunderte die Augen Bellinos, die schwarz wie Karfunkel waren und ein Feuer ausstrahlten, das meine Seele entflammte. Die Männerkleidung verbarg schlecht die Rundung des Busens, und trotz der vorherigen Erklärung setzte ich mir den Kopf, er müsse ein Mädchen sein. In dieser Gewissheit widersetzte ich mich nicht im geringsten dem Verlangen, das er mir einflößte. Ganz erfüllt von dem Eindruck, den Bellino auf mich gemacht hatte, legte ich mich zu Bett. Und es tat mir leid, dass ich abreisen sollte, ohne ihm zu beweisen, wie sehr ich ihm Gerechtigkeit widerfahren ließ, da mich seine Verkleidung nicht hatte täuschen können. Doch kaum öffnete ich am Morgen meine Tür, da stand er vor mir und bot mir an, sein Bruder werde mich anstelle eines Mietlakaien bedienen. Mir war das recht. Er kam sofort und ich schickte ihn, Kaffee für die ganze Familie zu holen. Ich nötigte Bellino, sich auf mein Bett zu setzen, in der Absicht, ihn als Mädchen zu behandeln. Aber da kamen schon seine beiden Schwestern angelaufen und machten so meinen Plan zunichte. Ich konnte nicht anders, als das anziehende Bild, das ich meinen Augen bot, zu genießen. Frohsinn, ungeschminkte Schönheit von dreierlei Art, zärtliche Vertraulichkeit, Theaterluft, artiges Getändel, kleine Bologneser Verstellungskünste, die ich nicht kannte und die mir ungemein gefielen. Die beiden Mädchen waren richtige, lebende Rosenknospen und durchaus würdig, Bellino vorgezogen zu werden. Hätte ich es mir nicht in den Kopf gesetzt, dass Bellino ein Mädchen sei wie sie. Petronio kam mit dem Kaffee, schenkte ein und brachte ihn auch seiner Mutter, die ihr Zimmer niemals verließ. Als ich ihm auftrug, ein Mittagessen für 6 Personen zu bestellen, antwortete er mir, er lasse nur für 4 auftragen, denn er müsse seiner lieben Mutter Gesellschaft leisten, die zu den Mahlzeiten im Bett bleibe. Da ich es für meine Pflicht hielt, der gefälligen Mutter einen guten Morgen zu wünschen, suchte ich sie in ihrem Zimmer auf und machte ihr Komplimente über ihre reizende Familie. Sie dankte mir für die 18 Paoli, die ich ihrem heißgeliebten Sohn gegeben hatte, und vertraute mir ihre Notlage an. Der Impresario Rocco Argenti, erklärte sie, ist ein Unmensch. Denn er hat uns nur 50 römische Scudi für den ganzen Karneval gegeben. Die haben wir für den Unterhalt verbraucht. Und nun können wir nur zu Fuß und Almosen bettelnd nach Bologna zurückkehren. Als ich ihr eine 8er Dublone gab, brach sie vor Freude in Tränen aus. Ich versprach ihr noch eine 2. als Preis für eine Auskunft. »Geben Sie doch zu, dass Bellino ein Mädchen ist«, sagte ich zu ihr. »Nein, er ist es gewiss nicht. Aber er sieht so aus. Und zwar in solchem Maße, dass ich ihn sogar untersuchen lassen musste. Ich werde es erst glauben, wenn ich ihn selbst untersucht habe.« »Tun Sie das. Aber ich kann mich wahrhaftig nicht einmischen, denn Gott verzeih es mir, ich kenne Ihre Absichten nicht.« Ich ging in mein Zimmer und schickte Petronio, er solle mir eine Flasche Zypernwein holen. Er brachte mir 6 Zechinen als Rest auf die Dublone, die ich ihm gegeben hatte. Ich teilte sie zwischen Bellino, Cecilia und Marina auf und bat dann die beiden Mädchen, mich mit ihrem Bruder allein zu lassen. »Mein lieber Bellino«, sagte ich zu ihm, »ich bin sicher, dass Sie nicht das gleiche Geschlecht haben wie ich. Ich bin von gleichem Geschlecht wie Sie, allerdings ein Kastrat. Man hat mich übrigens untersucht. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte auch ich Sie untersuchen. Hier ist eine Dublone. Nein, denn es ist klar, dass Sie mich lieben, und die Religion verbietet es mir.« Ich streckte meine Hand aus, aber er stieß sie zurück und erhob sich. Diese Halsstarrigkeit ärgerte mich, denn ich hatte bereits 15 oder 16 Zechinen aufgewendet, um meine Neugier zu befriedigen. Verstimmt setzte ich mich zu Tisch. Doch der Appetit der drei reizenden Geschöpfe gab mir meine ganze gute Laune wieder und ich beschloss, mich an den jüngeren Schwestern für das ausgegebene Geld schadlos zu halten. Wir setzten uns alle drei ans Feuer und aßen Kastanien. Ich begann, Küsse auszuteilen, und Bellino seinerseits zeigte sich durchaus nicht ablehnend. Ich streichelte und küsste Cecilia und Marina, und Bellino ließ es lächelnd geschehen, dass meine Hand unter seine Jacke schlüpfte und einen Busen umfasste, der mir jeden Zweifel nahm. Um mich zu beruhigen, bat ich Cecilia, die Bellinos Schülerin war, mir einige neapolitanische Lieder zu singen. Dann ging ich aus, um Signor Bucchetti aus Ragusa aufzusuchen, der mir aufgrund der Anweisung, die ich ihm vorlegte, einen Sichtwechsel auf Bologna ausstellte. Nach meiner Rückkehr in den Gasthof aß ich in Gesellschaft der Mädchen ein Gericht Macaroni und legte mich dann schlafen. Ich beauftragte Petronio, mir zum Morgengrauen eine Postkutsche zu besorgen, weil ich abreisen würde. Gerade als ich meine Tür abschließen wollte, erschien Cecilia mit kaum mehr als einem Hemd bekleidet und richtete mir aus, Bellino wäre mir sehr dankbar, wenn ich ihn bis Rimini mitnehme, weil er sich verpflichtet habe, dort in der Oper zu singen, die nach Ostern gegeben werde. Sag ihm, mein kleiner Engel, ich bin bereit, ihm diesen Gefallen zu tun, wenn er mir zuerst in deiner Gegenwart meinen Wunsch erfüllt und mich feststellen lässt, ob er ein Mädchen oder ein Knabe ist. Sie ging und kam mit dem Bescheid zurück, Bellino liege bereits im Bett. Wenn ich aber meine Abreise nur um einen einzigen Tag verschieben wolle, so verspreche er, meine Neugier zu befriedigen. Schön, ich werde erst übermorgen abreisen, wenn du die Nacht mit mir verbringen willst. Sie lieben mich also sehr, aber du musst nett zu mir sein, sehr nett, denn auch ich liebe sie. Ich sage es nur rasch meiner Mutter. Du hast sicher schon einen Geliebten gehabt. Niemals. Sie kam ganz vergnügt zurück und berichtete, ihre Mutter halte mich für einen Ehrenmann. Sie schloss die Tür ab und sank mir ganz verliebt in die Arme. Cecilia war reizend, aber ich hatte bisher nicht die Zeit gefunden, sie zu begehren. So konnte ich ihr auch nicht sagen, sie habe mich glücklich gemacht. Dafür sagte sie es zu mir. Aber ich fühlte mich nicht sehr geschmeichelt. Immerhin wollte ich es gern glauben. Sie war zärtlich. Ich war zärtlich. Ich schlief in ihren Armen ein, und als ich erwachte, schenkte ich ihr drei Dublonen, die ihr wohl lieber waren als Schwüre ewiger Treue. Sinnlose Schwüre, die ein Mann auch der schönsten aller Frauen gegenüber nicht halten kann. Cecilia brachte ihren Schatz der Mutter, die vor Freude weinte und ihren Glauben an die göttliche Vorsehung beteuerte. Ich ließ den Wirt heraufkommen und bestellte ein üppiges Abendessen für 5 Personen. Ich war davon überzeugt, dass der edle Don Sancho, der gegen Abend zurückkehren sollte, mir die Ehre, mit mir zu speisen, nicht verweigern würde. Ich ließ Bellino rufen und mahnte ihn an sein Versprechen. Er sagte mir lachend, der Tag sei ja noch nicht zu Ende und er werde mich bestimmt nach Rimini begleiten. Ich fragte ihn, ob er mit mir einen Spaziergang machen wolle, und er verschwand, um sich anzukleiden. Bei der Rückkehr von diesem Spaziergang sahen wir in der Dämmerung gerade Don Sancho mit seinem Wagen in den Hof einfahren. Ich eilte ihm entgegen und entschuldigte mich, dass ich mit der Ehre gerechnet hätte, er werde mit Bellino und mir speisen. Er gab mit Würde und Höflichkeit seiner Freude über meine Aufmerksamkeit Ausdruck und nahm die Einladung an. Die auserlesenen und vortrefflich zubereiteten Speisen, die guten spanischen Weine, die köstlichen Austern und mehr noch als alles andere, die Fröhlichkeit und die Stimmen Bellinos und Cecilias, die Duette und Seguidillas vortrugen, versetzten den Spanier 5 Stunden lang ins Paradies. Um Mitternacht verabschiedete er sich und erklärte mir, er könne sich nur dann für vollkommen glücklich erachten, wenn er mit der Gewissheit schlafen gehe, dass ich am nächsten Abend in der gleichen Gesellschaft bei ihm speisen würde. Dazu müsste ich meine Abreise noch um einen Tag verschieben. Zu seinem Erstaunen ging ich darauf ein. Ich bedrängte nun Bellino, mir Wort zu halten. Aber er erwiderte nur, Marina habe mit mir zu sprechen. Wir hätten ja am nächsten Tag noch Zeit, zusammen zu sein. Dann verließ er mich. Ich blieb mit Marina allein und sie schloss überglücklich die Tür ab. Sie war jünger, aber körperlich schon weiterentwickelt als Cecilia und fühlte sich verpflichtet, mich davon zu überzeugen, dass sie vor ihrer Schwester den Vorzug verdiene. Ich glaubte es ihr ohne weiteres, als ich die Glut ihrer Augen sah. Am nächsten Morgen ging ich aus, um mir bei Buchetti Geld zu holen, weil ich nicht übersehen konnte, was mir auf der Reise bis Bologna noch zustoßen mochte. Zur Abendessenszeit ging ich zu Don Sancho hinüber und fand ihn allein in einem sehr hübsch eingerichteten Zimmer. Die Tafel war mit Silbergeschirr gedeckt und seine Diener trugen Livree. Ob aus List oder Laune, erschien Bellino als Mädchen gekleidet in Begleitung seiner beiden bildhübschen Schwestern, die aber neben ihm nicht bestehen konnten. In diesem Augenblick wurde ich mir über sein Geschlecht so klar, dass ich mein Leben gegen einen Paolo gewettet hätte. Man konnte sich wirklich kein hübscheres Mädchen vorstellen. »Sind Sie davon überzeugt, dass Bellino kein Mädchen ist?« fragte ich Don Sancho. »Mädchen oder nicht? Was verschlägt's? Ich halte ihn für einen bildschönen Kastraten. Ich habe übrigens andere gesehen, die ebenso schön waren wie er. Aber wissen Sie es bestimmt?« »Valgame Dios! Ich will es gar nicht genau wissen.« Mich beeindruckte die Weltklugheit des Spaniers, die mir fehlte, und ich sagte kein Wort mehr. Aber bei Tisch konnte ich meine Augen nicht mehr von diesem Geschöpf losreißen. Meine leicht entzündliche Natur zwang mich, Bellino zu lieben und ihm das Geschlecht zuzuteilen, das ich brauchte. Das Mahl Don Sanchos war köstlich und wie nur recht und billig dem meinen überlegen, denn anders hätte er sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt. Nach dem Essen brachte uns Bellinos Gesang um den Rest des Verstandes, den die ausgezeichneten Weine uns noch gelassen hatten. Seine Gebärden, das Spiel seiner Augen, sein Gesang, seine Haltung, sein Benehmen, sein Gesicht, seine Stimme und besonders mein Instinkt, der meiner Erfahrung nach bei einem Kastraten nie mit solcher Stärke gesprochen hätte, alles, aber auch alles bestärkte mich in meinem Verdacht. Ich musste mich jedoch mit eigenen Augen davon überzeugen. Wir bedankten uns bei dem edlen Castillaner, wünschten ihm eine angenehme Nachtruhe und gingen dann in mein Zimmer hinüber, wo Bellino mir Wort halten oder meiner Verachtung gewärtig sein und sich darauf gefasst machen musste, dass ich früh am nächsten Morgen allein abreisen würde. Ich nahm ihn bei der Hand, nötigte ihn, sich neben mich ans Feuer zu setzen und bat die beiden Mädchen, uns allein zu lassen. Sie verschwanden augenblicklich. »Wir sind rasch fertig«, sagte ich zu ihm, »wenn Sie das gleiche Geschlecht haben wie ich. Sind Sie aber ein Mädchen, so steht es nur bei Ihnen, die Nacht mit mir zu verbringen. Ich gebe Ihnen morgen früh 100 Zechinen und wir reisen zusammen ab.« »Sie werden allein reisen und so großmütig sein, Nachsicht mit meiner Schwachheit zu üben, wenn ich Ihnen mein Wort nicht halten kann. Ich bin ein Kastrat und kann mich weder entschließen, Sie meinen Makel sehen zu lassen, noch mich den schrecklichen Folgen auszusetzen, die diese Feststellung haben kann. Es wird keine geben, denn sobald ich es gesehen oder berührt habe, werde ich Sie selbst bitten, in Ihr Zimmer schlafen zu gehen. Wir werden dann morgen ganz friedlich abreisen, und es soll fortan zwischen uns nicht mehr die Rede davon sein. Nein, mein Entschluss steht fest. Ich kann Ihre Neugier nicht befriedigen.« Bei diesen Worten fühlte ich mich zum Äußersten getrieben. aber ich beherrschte mich und versuchte sachte mit meiner Hand dorthin zu gelangen, wo ich Bestätigung oder Irrtum gefunden hätte. Aber er bediente sich der eigenen Hand, um der meinen die gewünschte Untersuchung unmöglich zu machen. »Nehmen Sie doch Ihre Hand fort, lieber Bellino.« »Nein, auf keinen Fall, denn Sie sind in einem Zustand, der mir Angst macht. Ich wusste es doch. Niemals werde ich in etwas so Abscheuliches einwilligen. Ich werde Ihnen meine Schwestern schicken.« Ich hielt ihn zurück und tat, als beruhigte ich mich. Aber in der Hoffnung, ihn zu überrumpeln, streckte ich meinen Arm bis zum Ende seines Rückens aus und meine flinke Hand hätte sich gewiss auf diesem Wege Klarheit verschafft, wäre er dem Anschlag nicht dadurch zuvorgekommen, dass er aufsprang, meine Hand, die nicht loslassen wollte, mit der seinen abwehrte und mit ihr auch das bedeckte, was er seinen Makel nannte. In diesem Augenblick sah ich, dass er ein Mann war und glaubte, es wider seinen Willen zu sehen. Erstaunt, verstimmt, gekränkt, angeekelt, ließ ich ihn gehen. Ich hatte gesehen, dass Bellino wirklich ein Mann war. Aber ein Mann, der ebenso sehr durch seinen Makel wie durch die beschämende Ruhe verächtlich war, die er gerade in dem Augenblick zeigte, in dem ich offenbar den Grund seiner Gefühllosigkeit nicht wahrnehmen sollte. Einen Augenblick später kamen seine Schwestern. Doch bat ich sie zu verschwinden, da ich Schlaf brauchte. Ich trug ihnen auf, Bellino auszurichten, er werde mit mir reisen und mich in keiner Weise mehr neugierig finden. Ich schloss meine Tür und legte mich zu Bett, allerdings sehr unzufrieden. Denn obwohl mich das Gesehene hätte ernüchtern sollen, fühlte ich doch, dass ich es keineswegs war. Aber was wollte ich denn? Ich dachte hin und her und begriff doch nichts. Am Morgen aß ich eine gute Suppe und brach dann mit Bellino auf. Das Herz blutete mir bei den Tränen seiner Schwestern und seiner Mutter, die mit dem Rosenkranz in der Hand viele Vaterunser murmelte. So war ich also mit Bellino unterwegs, der in der Meinung, mir die Augen geöffnet zu haben, mit Recht hoffen konnte, ich würde nun nicht mehr neugierig auf ihn sein. Aber die erste Viertelstunde genügte, um ihn erkennen zu lassen, dass er sich getäuscht hatte. Ich konnte ihm nicht in die Augen blicken, ohne vor Liebe zu erglühen. Ich sagte ihm, seine Augen seien die einer Frau und nicht die eines Mannes, und ich müsse mich daher durch Berühren davon überzeugen, ob ich gestern nicht doch von ihm getäuscht worden sei. Sie können sich darauf verlassen, dass ich, sobald ich meiner Sache sicher bin, so sanft wie eine Taube sein werde. Denn wenn ich bestimmt weiß, dass Sie ein Mann sind, kann ich Sie unmöglich weiterhin lieben. Das ist ein Gräuel, an dem ich Gott sei Dank keinerlei Geschmack finde. Ihre Anziehungskraft und mehr noch Ihr Busen, den Sie meinen Augen und Händen überließen, angeblich, um mich dadurch von meinem falschen Glauben abzubringen, haben mir im Gegenteil einen unauslöschlichen Eindruck gemacht, der mich zwingt, sie immer noch für ein Mädchen zu halten. Der Bau ihres Körpers, ihre Beine, ihre Knie, ihre Schenkel, ihre Hüften, die Rundungen ihres Gesäßes sind das vollkommene Abbild der Anna Diomine, die ich 100-mal gesehen habe. Wenn es trotz alledem stimmt, dass sie nichts als ein Kastrat sind, so können Sie mir die Vermutung nicht verargen, dass Sie im Bewusstsein einem Mädchen vollkommen zu gleichen den grausamen Vorsatz fassten, mich zuerst verliebt und dann verrückt zu machen, indem Sie mir die Gewissheit verweigern, die allein mich wieder zur Vernunft bringen kann. Wenn Sie menschlich fühlen, können Sie auf dieser Weigerung nicht beharren, die mir folgerichtig keine andere Wahl lässt, als die zu zweifeln. Sie müssen sich schließlich und endlich sagen, dass ich mich in dieser Geistesverfassung zum Anwenden von Gewalt entschließen muss. Denn wenn Sie mein Feind sind, muss ich Sie ohne weitere Rücksicht als solchen behandeln. Er hörte sich diese allzu gewalttätige Rede an, ohne mich zu unterbrechen, und antwortete mir dann mit den kurzen Worten: »Denken Sie daran, dass Sie nicht mein Herr sind. Dass ich im Vertrauen auf ein Versprechen, das Sie mir durch Cecilia gaben, in Ihrer Obhut bin und dass Sie sich eines schändlichen Überfalls schuldig machten, wenn Sie mir Gewalt antäten. Sagen Sie dem Kutscher, er soll anhalten, ich werde aussteigen und mich bei niemandem beklagen.« Nach dieser kurzen Antwort brach er in Tränen aus, die mein armes Gemüt in einen wahrhaft verzweifelten Zustand versetzten. Fast glaubte ich, im Unrecht zu sein. Ich sage fast, denn wäre ich sicher gewesen, so hätte ich ihn um Verzeihung gebeten. Wir hätten uns in Rimini als gute Freunde trennen können, sagte ich. Und so wäre es auch gekommen, hätten sie mir nur die leisesten freundschaftlichen Gefühle entgegengebracht. Durch eine Gefälligkeit, die schließlich zu nichts verpflichtet, hätten sie mich von meiner Leidenschaft heilen können. »Sie wären nicht geheilt worden«, antwortete mir Bellino mutig und in einem Ton, dessen Sanftheit mich überraschte. »Denn Sie sind in mich verliebt, ob ich nun ein Mädchen oder ein Knabe bin, und Sie wären es auch geblieben, wenn Sie mich als Knaben erkannt hätten. Meine Weigerung hätte Sie nur noch mehr aufgebracht. Da Sie mich stets fest und unerbittlich gefunden hätten, wären Sie einer Maßlosigkeit verfallen, über die Sie später nutzlose Tränen vergossen hätten.« »Nichts von alledem würde geschehen«, antwortete ich, von der Stärke seiner Argumente einigermaßen beeindruckt. »Sie übertreiben. Ich kann Ihnen immerhin aus Erfahrung versichern, dass, selbst wenn Ihre Voraussagen eintreffen würden, es weniger schlimm wäre, der Natur eine derartige Verirrung zu verzeihen, welche die Philosophie nur als ein närrisches und folgenloses Spiel ansehen kann, als sich so zu verhalten, dass eine Krankheit des Gemüts unheilbar wird, die bei einiger Vernunft vorübergehen könnte.« Wir kamen ziemlich friedlich in Senigallia an, und da es dunkle Nacht war, blieben wir im Postgasthof. Wir ließen unser Gepäck abschnallen und in ein gutes Zimmer bringen. Dann bestellte ich ein Essen. Da nur ein Bett vorhanden war, fragte ich Bellino mit bewusst ruhiger Stimme, ob für ihn in einem anderen Zimmer Feuer angemacht werden sollte. Zu meiner Überraschung antwortete er voller Sanftmut, es störe ihn keineswegs, in meinem Bett zu schlafen. Der Leser kann sich leicht vorstellen, wie erstaunt ich über diese vollkommen unerwartete Antwort war, wenngleich ich ihrer dringend bedurfte, um den Trübsinn loszuwerden, der auf meinem Geist lastete. Mir wurde klar, dass ich vor der Lösung des Stückes stand, wagte aber noch nicht, mich glücklich zu schätzen, denn ich konnte nicht voraussehen, ob sie erfreulich oder bitter ausfallen würde. Sicher wusste ich nur, dass Bellino mir im Bett nicht entwischen konnte, selbst wenn er die Unverfrorenheit besitzen sollte, sich nicht entkleiden zu wollen. Befriedigt über meinen Sieg war ich entschlossen, einen zweiten Sieg zu erringen und, wenn er ein Mann war, ihn in Ruhe zu lassen. Doch daran glaubte ich nicht. War er aber ein Mädchen, so würde er sich daran, zweifelte ich nicht, sehr gefällig erweisen und wäre es nur, um mich zur Vernunft zu bringen. Wir setzten uns zu Tisch. In seinen Worten, seinem Gehaben, dem Ausdruck seiner Augen, seinem Lächeln, schien er mir ein anderer geworden. Da ich mich von einer schweren Last befreit fühlte, beendete ich die Mahlzeit rascher als gewöhnlich, und wir standen vom Essen auf. Nachdem Bellino eine Nachtlampe hatte bringen lassen, verschloss er die Tür, entkleidete sich und legte sich nieder. Ich tat wortlos dasselbe. Nun lagen wir nebeneinander. Kaum hatte ich mich hingelegt, fühlte ich bebend, wie er sich an mich schmiegte. Ich presste ihn an meine Brust und spürte, dass er vom gleichen Verlangen beseelt war. Wir begannen unser Zwiegespräch mit einer Flut nicht enden wollender Küsse. Mit Leib und Seele überließ ich mich der Freude, die mein ganzes Wesen durchflutete und offenbar auch geteilt wurde. Den Augen und dem Tastsinn, von denen ich geglaubt hatte, dass sie in diesem Stück die Hauptspieler sein würden, fielen nur untergeordnete Rollen zu. Meine Augen wünschten kein größeres Glück, als gebannt auf dem Gesicht des Geschöpfes zu ruhen, das sie entzückte, und meinen die Fingerspitzen zusammengedrängter Tastsinn hütete sich, den Platz zu wechseln. Denn was hätte er anderwärts schon Besseres finden können? Ich hätte der Natur die feigste Duckmäuserei vorgeworfen, hätte sie ohne meine Zustimmung den Platz zu räumen gewagt, in dessen Besitz ich mich fühlte. Noch waren keine 2 Minuten verstrichen, als wir, ohne unser beredtes Schweigen zu brechen, in vollem Einverständnis daran gingen, uns der Wirklichkeit unseres beiderseitigen Glücks erneut zu versichern. Bellino bewies es mir jede Viertelstunde durch die zartesten Seufzer. Schließlich gönnten wir uns Ruhe. Wir waren nicht erschöpft, aber unsere Sinne bedurften der Beruhigung unseres Gemütes, um zu sich selbst zurückzufinden. Bellino brach als erster das Schweigen und fragte mich, ob sie eine gute Geliebte gewesen sei. Geliebte? Du gibst also zu, dass du eine Frau bist? Nun erkläre mir aber, meine grausame Schöne, wie du dein Glück und das meine so lange aufschieben konntest, wenn du mich liebtest. Ist es denn auch wirklich wahr, dass du von dem bezaubernden Geschlecht bist, als dass du mir eben erschienst? Ich gehöre jetzt ganz dir. Überzeuge dich. Nach einer erschöpfenden Beweisführung, der eine langwierige Anerkenntnis folgte, erzählte mir das reizende Geschöpf seine Geschichte. Teresa war früh die Geliebte ihres Lehrers, des berühmten Gesangsmeisters Salim Beni, geworden, der außer ihr noch einen armen Jungen mit Namen Bellino als hoffnungsvollen Schüler hatte. Dieser starb ganz plötzlich. Und Teresa, die selbst weise war, fügte sich dem Vorschlag Salim Benis, die Rolle des armen Jungen weiterzuspielen und von nun an Bellino zu sein. Nicht zuletzt deshalb, weil sich so ihre Chancen, bei einer italienischen Operntruppe zu singen, erheblich verbesserten. Nach Salim Beni, so schloss ihr Bericht, bist du der einzige Mann, in dessen Armen Teresa der vollkommenen Liebe aufrichtige Huldigung darbringt. Und es liegt bei dir allein, mich heute vom Namen Bellino zu befreien, den ich seit dem Tode Salim Benis verabscheue und der mich sogar in lästige Verlegenheit zu bringen beginnt. Nimm mich mit dir. Ich verlange gar nicht, deine Frau zu werden. Ich möchte nur deine zärtliche Freundin sein, wie ich es für Salim Beni gewesen wäre. Mein Herz ist rein. Ich fühle mich dazu bestimmt, meinem Geliebten treu zu sein. Verlass mich nicht. Die zärtliche Liebe, die du in mir entzündet hast, ist die allein wahre. Die Liebe zu Salim Beni entsprang nur meiner Unschuld. Ich fühle, dass ich erst wirklich Frau geworden bin, seit ich das vollkommene Glück der Liebe in deinen Armen genoss. Ich war tief beeindruckt von den Bekenntnissen aus dem Munde dieses Mädchens, von seiner Schönheit, seiner Begabung, der Lauterkeit seiner Seele, seinen Empfindungen und seinem Unglück. Am grausamsten war für Teresa sicher die falsche Rolle, die sie spielen musste und die sie der Erniedrigung und Schmach aussetzte. So entschloss ich mich, ihr Schicksal mit dem meinen zu verbinden oder mein Schicksal mit dem ihren, denn unsere Lage war ungefähr die gleiche. Teresas Talent gab mir die Gewissheit, dass wir immer das zum Leben Notwendige haben würden, und auch an meiner eigenen Begabung zweifelte ich nicht, obwohl ich nicht wusste, wie und in welcher Weise ich aus ihr würde Nutzen ziehen können. Unsere gegenseitige Liebe wäre beeinträchtigt worden und in nichts zerronnen, wenn der Gedanke, auf ihre Kosten zu leben, mich hätte beschämen oder für sie ein Grund hätte sein können, sich stolz und mir überlegen zu fühlen. Wenn also in ihren Empfindungen dadurch ein Wandel eingetreten wäre, dass sie sich als meine Wohltäterin statt mich als ihren Wohltäter ansah. Aus diesem Gedanken heraus hielt ich ihr folgende Rede. Meine liebe Teresa, alles, was du mir sagtest, beweist mir, dass du mich liebst. Und deine Sicherheit, Herrin über mein Herz zu sein, steigert meine Liebe zu dir so sehr, dass ich zu allem bereit bin, um dich davon zu überzeugen, dass du dich nicht getäuscht hast. Mit einer Aufrichtigkeit, die dir deinen gleichkommt, muss ich dir beweisen, dass ich eines Vertrauens würdig bin, wie es mir edler noch nie begegnet ist. Du hältst mich für reich, aber ich bin es nicht. Wenn ich das Geld in meiner Börse ausgegeben habe, besitze ich nichts mehr. Du hältst mich vielleicht für einen hochgeborenen Mann. Dabei bin ich von niedrigerer oder höchstens gleicher Herkunft wie du. Ich habe keinerlei geldbringendes Talent, keine Anstellung, keinen Anlass zu der Gewissheit, dass ich in einigen Monaten noch zu essen haben werde. Alles, was ich letztlich besitze, sind Jugend, Gesundheit, Mut, Ein bisschen Verstand, Ehrgefühl und Rechtschaffenheit, schließlich einige bescheidene literarische Versuche. Mein großer Reichtum ist der, dass ich mein eigener Herr bin, von niemandem abhänge und kein Missgeschick fürchte. Mein Charakter neigt zur Verschwendung. So bin ich. Nun antworte, schöne Theresa. Lass dir zunächst sagen, dass ich alles, was du mir erzählst, für die reine Wahrheit halte. Und glaube mir, dass mich an deinem Bericht nur der hochherzige Mut überrascht, mit dem du mir alles gesagt hast. Du sollst auch wissen, dass ich dich schon in Ancona in manchen Augenblicken genauso einschätzte, wie du dich eben geschildert hast. Ohne darüber im geringsten zu erschrecken, wünschte ich mir vielmehr, ich möchte mich nicht täuschen, weil dann meine Hoffnung eher begründet war, dich für mich zu gewinnen. Kurzum, da du wirklich arm und ungebunden bist und da du zum Sparen gewiss nicht recht taugst, lass mich dir sagen, dass ich darüber froh bin. Denn da du mich liebst, kannst du natürlich das Geschenk nicht geringschätzen, das ich dir machen will. Das Geschenk besteht in der Frau, die du liebst. Ich gebe mich dir zu eigen. Ich gehöre dir und werde für dich sorgen. Du sollst in Zukunft keinen anderen Gedanken haben, als mich zu lieben. Aber nur mich allein. Von diesem Augenblick an bin ich nicht mehr Bellino. Reisen wir nach Venedig. Mein Talent wird uns den Unterhalt sichern. Und wenn du nicht nach Venedig möchtest, so reisen wir, wohin du willst. Ich muss nach Konstantinopel. Dann fahren wir dorthin. Wenn du Angst hast, mich durch Treulosigkeit zu verlieren, so heirate mich. Dann wird deine Macht über mich legal. Ich verspreche dir nicht, dass ich dich als meinen Gatten mehr lieben werde. Aber wenn ich mir schmeicheln kann, deine Frau zu heißen, wird mir das gefallen und wir werden Grund zum Lachen haben. Ausgezeichnet. Übermorgen und keinen Tag später werde ich dich in Bologna heiraten, denn ich möchte dich mit allen erdenklichen Banden an mich ketten. Wir verbrachten eine zweite Nacht zwischen Lust und Erfüllung und machten uns in aller Herrgottsfrühe auf den Weg. Nach einer Fahrt von 4 Stunden wollten wir frühstücken. Wir waren in Pesaro. Gerade als wir uns anschickten, in den Wagen zu steigen, um unsere Reise fortzusetzen, erschien ein Unteroffizier mit 2 Soldaten, fragte nach unseren Namen und sofort auch nach unseren Pässen. Bellino gab ihm den seinen. Ich suchte den meinen, fand ihn aber nicht. Der Korporal befahl dem Kutscher, er solle warten und verschwand. Nach einer halben Stunde kam er wieder, gab Bellino seinen Pass zurück und sagte, seiner Weiterreise stehe nichts im Wege. Aber was mich betreffe, habe er Befehl, mich dem Kommandanten vorzuführen. Dieser fragte mich, warum ich keinen Pass hätte. Weil ich ihn verloren habe. Einen Pass verliert man nicht. Man verliert ihn. Bester Beweis, ich habe ihn verloren. Sie dürfen nicht weiterreisen. Ich komme von Rom und muss nach Konstantinopel, um einen Brief des Kardinals Acquaviva zu überbringen. Hier ist der verschlossene Brief mit seinem Siegel. Ich lasse Sie Signor de Gage vorführen. Man brachte mich vor den berühmten General, der inmitten seines ganzen Stabes stand. Ich erklärte ihm alles, was ich bereits dem Kommandanten gesagt hatte, und bat ihn dann, mich meine Reise fortsetzen zu lassen. Das Mildeste, was ich mit Ihnen tun kann, ist, Sie einzusperren, bis für Sie aus Rom ein neuer Pass auf den gleichen Namen eintrifft, den Sie bei der Kontrolle angegeben haben. Das Missgeschick, einen Pass zu verlieren, kann nur einem Leichtfuß zustoßen. Das wird den Kardinal lehren, in Zukunft einem solchen Leichtfuß keine Aufträge mehr zu geben. Dann befahl er mich, in der Santa Maria genannten Hauptwache außerhalb der Stadt in Arrest zu stecken. Ich umarmte Bellino Theresa, die über den Zwischenfall ganz verzweifelt war. Ich sagte ihr, sie solle in Rimini auf mich warten und nötigte sie, 100 Zechinen anzunehmen. Sie wollte in Pesaro bleiben, aber damit war ich nicht einverstanden. Ich ließ meinen Koffer abschnallen und sah Theresa abfahren. Dann ließ ich mich zur Hauptwache bringen. In derartigen Augenblicken zweifelt jeder Optimist an seiner Lehre. Aber eine stoische Haltung, die gar nicht so schwierig ist, vermag die nachteiligen Auswirkungen abzuschwächen. Tief bekümmert war ich nur über die Herzensangst Theresas aus deren Armen ich im allerersten Beginn unserer Verbindung gerissen wurde. Sie rang nach Atem und bemühte sich krampfhaft, ihre Tränen zurückzuhalten. Sie hätte mich nicht verlassen. Wäre es mir nicht gelungen, ihr die Gewissheit zu geben, dass sie mich in 10 Tagen in Rimini wiedersehen würde. Sie war übrigens selbst durchaus davon überzeugt, dass sie nicht in Pesaro bleiben durfte. In Santa Maria brachte mich der Offizier in das Wachzimmer, wo ich mich auf meinen Koffer setzte. Er war ein verwünschter Katalane, der mich nicht einmal einer Antwort würdigte, als ich ihm sagte, ich hätte Geld und wolle ein Bett und einen Diener, der mir alles Notwendige besorge. Ich musste die Nacht zwischen katalanischen Soldaten auf dem Stroh liegend zubringen, ohne etwas gegessen zu haben. Zum 2. Mal verbrachte ich eine derartige Nacht nach Nächten der Wonne. Mein Genius liebte es, mich so zu behandeln. Er wollte mir damit wohl das Vergnügen verschaffen, Vergleiche anzustellen. Wenn wir leiden, verschaffen wir uns die Freude, das Ende der Leiden zu erhoffen. Und darin täuschen wir uns nie, denn im schlimmsten Fall schenkt uns der Schlaf mit seinen glücklichen Träumen Trost und Ruhe. Wenn wir aber genießen, stört uns nie der Gedanke, dass auf die Freude Kummer folgen wird. Der Genuss ist also im Augenblick des Erlebens immer ungetrübt und der Kummer erfährt stets eine Milderung. Du bist 20 Jahre alt. Der Lenker der Welt hat dir gesagt, ich gewähre dir 30 Lebensjahre, von denen 15 voll Leid und 15 voll Freuden sein werden, die einen wie die anderen ohne Unterbrechung. Wähle nun, willst du mit den Leidvollen oder mit den Freudenreichen beginnen? Wer immer du auch sein mögest, lieber Leser, gib zu, dass du antworten wirst. Lieber Gott, ich beginne mit den 15 leidvollen Jahren. In der sicheren Erwartung der 15 freudenreichen Jahre werde ich gewiss die Kraft finden, mein Leiden gering zu achten. Lieber Leser, du siehst, was sich aus diesen Überlegungen ergibt. Glaube mir, ein weiser Mann wird sich niemals restlos unglücklich fühlen. Er ist sogar stets glücklich, sagt mein Meister Horaz. Nisi quum pit vita molesta est, wenn ihn nicht gerade der Schnupfen plagt. Aber welcher Mensch hat schon immer Schnupfen? Noch mehr Lesungen finden Sie in der ARD-Audiothek in der Rubrik Hörbuch.